Maria Callas als Tosca. Heute wäre Callas 85 Jahre alt geworden. Über das Phänomen Callas spreche ich im Radiofeuilleton mit unserem Musikkritiker Uwe Friedrich. Herr Friedrich, Maria Callas wäre ja wahrscheinlich heute nicht so legendär, zumindest jetzt sagen wir mal in der breiteren Öffentlichkeit, wenn sie nur in Anführungszeichen großartig gesungen hätte. Sie war ja auch ein Objekt der Boulevardmedien. Ein beliebtes Objekt kann man allerdings nicht sagen, denn sie war ja nahezu verhasst. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also es gab dann in der späteren Phase ihrer Karriere einige recht große Skandale. 1958, das ist schon das Ende der großen Jahre, die man eigentlich von 49 bis 57 datiert. Da sollte es eine Festaufführung der Oper Norma vor dem italienischen Staatspräsidenten geben. Sie hat sich überreden lassen, trotz Erkältung zu singen, hat dann aber nach der Arie Casta Diva abbrechen müssen. Das ist noch relativ früh in der Oper. Das Publikum war sehr aufgebracht und das ist dann von dem Boulevard Medien sehr hochgekocht worden als Divenallüren und wie sie sich das trauen könnte vor dem Staatspräsidenten. Sie hat sich sofort entschuldigt, aber das wurde dann gar nicht mehr. Also hat einen Brief an den Staatspräsidenten geschrieben, das ist überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen worden. Es gibt ein ganz berühmtes Foto von 1955, wo sie einem Polizisten nachschreit, dieses Foto, die Tigerin Callas. Ja, mit das, so ganz dick geschminkten Lippen. Das auch, war direkt nach der Aufführung, ist sie vor Gericht zitiert worden in einem Prozess gegen ihren früheren Manager und war einfach furchtbar wütend. Der Vorhang war noch nicht ganz runter, da sind Sänger sowieso in einem Ausnahmezustand. Und da hat ein Pressefotograf einen Tipp bekommen von der Polizei, dass sowas passieren würde, er solle sich doch mal bereithalten. Also diese Medien, die vorher auf sie aufmerksam geworden waren, wegen größter musikalischer Qualität. Also als sie 1947, 48 auftauchte, da hat sie ja aufmerksam gemacht als Künstlerin und wurde deshalb diskutiert in Italien, in einem sehr opernbegeisterten Land, das damals noch eine echte Opernszene hatte. Und das hat sich dann verselbstständigt. Dann war es natürlich ein gefundenes Fressen. Wir befinden uns ja auch in einer Zeit, wo die Glamour-Stars wie ihr großes optisches Vorbild Audrey Hepburn ja noch ganz anders verehrt wurden und noch ganz andere Projektionsflächen waren, als das heute Stars sind, von denen wir nur wegen Drogenexzessen hören. Das spielt alles zusammen, dass das eine wirklich andere Zeit war und dass ihr das wahrscheinlich dann irgendwann auch entglitten ist. Und die Karriere war ja, wie gesagt, nur relativ kurz. Dann wurde eben auch diskutiert, dass die Stimme doch relativ schnell, ja, man muss wohl leider sagen, verfallen ist. Nochmal kurz zu dem Stichwort Drogenexzesse. Wir sollten doch zur Ehrenrettung von Frau Callas nachtragen, dass sie ja ein unglaublich hohes Berufsethos hatte, unheimlich diszipliniert, unheimlich fleißig gearbeitet hat. Also diese Allüren einer Diva, die man ihr nachsagt in der Arbeit, jeder Dirigent, der mit ihr gearbeitet hat, war begeistert von ihr. Was hören wir jetzt, Uwe? Wir hören nun einen Ausschnitt aus der Oper La Sonnambula, weil da wunderbar klar wird, dass Maria Callas eine Künstlerin der Bühne war. Die Studioaufnahme kommt meiner Meinung nach nicht an die Intensität dieser Aufnahme aus Köln heran. Da gab es 1957 zur Eröffnung des neuen Opernhauses ein Gastspiel der Scala di Milano. Es dirigiert Antonio Watto.